بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir haben uns entschieden, dass wir nach dem Kapitel über das Gebet erstmal das Kapitel über Hajj vorziehen. Ja, weil es ein, zwei Leute mindestens gibt und inshallah noch mehr, die Hajj gehen wollen. Und dann macht das vielleicht mehr Sinn. Vielleicht kriegen wir den größten Teil des Kapitels zu Ende, weil es ein relativ großes Kapitel ist. Und vielleicht kriegen wir auch das ganze Kapitel fertig, inshallah. Aber normalerweise kommt bei den Fuqaha nach dem Kapitel des Gebetes erstmal das Kapitel des Zakah, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat es im Koran zigmal zusammen erwähnt. Und auch Abu Bakr radhiyallahu anhu hat gesagt, ich werde diejenigen bekämpfen, die einen Unterschied machen oder die den Zakah von dem Gebet trennen wollen. Und danach kommt, nach dem Zakah kommt eigentlich erst das Fasten, As-Siyam oder As-Sawm, wie im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Reihenfolge erwähnt, wo er die fünf Säulen des Islam erwähnte. Und danach als fünftes kommt eigentlich erst Al-Hajj, aber wir ziehen es einfach aus praktischen Gründen vor. Und Alhamdulillah, es stört überhaupt nicht. Also man kann ein Kapitel vor dem anderen ziehen und es stört überhaupt nicht, Alhamdulillah. Man hat nicht irgendwie Grundvoraussetzungen zu wenig oder so etwas. Bismillahirrahmanirrahim. Das erste, der erste Einstieg in Al-Hajj ist über die Pflicht des Hajj und für wen es Pflicht ist. Wie wir alle wissen, ist Al-Hajj eines der Säulen des Islam. Und wenn man sagt, eines der Säulen des Islam, eines der gewaltigen Bauten des Islam, dann meint man damit nicht, dass der Islam nur aus diesen Säulen besteht, sondern dann meint man damit, dass das die Basis des Islam ist und dass der Islam darauf aufgebaut ist. Und wenn die Basis fehlt, dann fehlt auch das ganze Gebäude. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Und da lesen wir in der Übersetzung, in der deutschen Sprache, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen, diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Und das heißt, dass es eben Pflicht ist für die Menschen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, diese Pilgerfahrt zu erfüllen. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Allah subhanahu wa ta'ala hat also denjenigen, der die Hajj unterlässt, als einen Kafir bezeichnet. Und das bedeutet und weist darauf hin, dass die Hajj, sagt man mal auf Deutsch, eine Pflicht ist. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sache betont. Und wer also nicht glaubt, dass der Hajj Pflicht ist, der ist unter Übereinkunft der Gelehrten kein Muslim, er ist ein Kafir. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu seinem Khalil Ibrahim alayhi salatu wassalam, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. In der Surat al-Hajj, im Vers 27, und rufe unter den Menschen die Pilgerfahrt aus. Und wenn zu etwas aufgerufen wird, dann wird das ist normalerweise eine Pflicht, wie es auch in diesem Fall der Fall ist. Und bei Tirmidhi und bei anderen ist überliefert, und der Tirmidhi hat gesagt, dass der Hadith sahih ist, ist überliefert über Ali, radiallahu anhu, und ist, Ali hat es in diesem Hadith dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zugeschrieben. Er sagte, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila al-bayt wa lam yahujj fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniya. Das heißt, wer Proviant hat und besitzt und auch ein Transportmittel, das ihn zum Hause Allahs führen könnte oder bringen könnte und trotzdem die Pilgerfahrt nicht vollzieht. Er kann sich aussuchen oder es ist egal, ob er dann als Jude oder als Christ stirbt, das ist gleichgültig. Also ist es so, als würde er als Jude oder Christ sterben, wenn er die Pilgerfahrt nicht vollzogen hat. Doch dieser Hadith ist schwach, aber trotzdem weist er auf die Wichtigkeit des Hajj hin. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Bunya al-Islamu ala khams, der Islam ist aufgebaut auf fünf. Shahadati an la ilaha illallah, dem Zeugnis, dem Glaubensbekenntnis, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah. Und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und dem Verrichten des Gebets. Und dem Entrichten der Zakah. Und dem Fasten vom Ramadan. Und dem Pilgern zum Haus für denjenigen, der dorthin einen Weg findet. Und dieser Hadith ist sahih und bekannt. Und gemeint ist derjenige, der in einen Weg findet, ist derjenige, der erstens sein Proviant findet, ein Proviant hat, Essen zu trinken und so weiter, und auch jemand, der, wie wir sehen werden, ein Transportmittel findet, zur Al-Hajj. Hinter Al-Hajj gibt es riesige Weisheiten und große Weisheiten und wichtige Weisheiten. Eine davon ist zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala dadurch die Herzen der gläubigen Menschen vereint. Und wie wir sehen können, versammeln sich am Tage von Arafat mehr als vielleicht 1 Million Menschen, die einem einzigen Imam, einem einzigen Khatib, also einer einzigen Predigt, einer Khutbah zuhören. Und das weist auf die Einheit der Muslime hin. Es gibt keine zwei Imame in einem Gebet, sondern nur einen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weist auch auf eine andere Weisheit hin. Er sagte im Koran, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Er sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 28. Vers, damit sie allerlei Nutzen für sich erfahren und den Namen Allahs an wohlbekannten Tagen über den aussprechen, womit er sie an 4 Füßlern unter dem Vieh versorgt hat. Und er sagte weiterhin, ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ. Hierauf sollen sie ihre Ungepflegtheit beenden, und wir werden nachher sehen, was das bedeutet, ihre Gelübde erfüllen und den Umlauf um das altehrwürdige Haus vollziehen. Der Nutzen aus dem Hajj geht also auf die Diener Allahs selbst zurück und nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zieht überhaupt keinen Nutzen daraus, dass die Menschen die Pilgerfahrt vollziehen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat sich im Koran bezeichnet als Ghaniyun anil Alamin. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Weltenbewohner unbedürftig ist. Er braucht sie überhaupt nicht. Und dafür gibt es auch Hadithe, die darauf hinweisen. Also Allah subhanahu wa ta'ala braucht nicht diese Hujjaj. Hujjaj ist der Plural von Hajji, jemand der, oder Hajj, jemand der die Pilgerfahrt vollzieht. Allah subhanahu wa ta'ala braucht sie nicht von diesen Geschöpfen, die er erschaffen hat, sondern er hat sie gesetzlich gemacht, damit die Menschen eine Möglichkeit finden, sich zu reinigen, sich von ihren Sünden zu befreien und Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und zu einer weiteren Weisheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Hajj gesetzlich gemacht hat, ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dann hätte er einen einzigen Gottesdienst für uns erschaffen, durch den wir Allah näher kommen können. Doch Alhamdulillah, er hat uns viele verschiedene Gottesdienste, fast unzählig viele Gottesdienste zur Verfügung gestellt, die wir benutzen können als Wasila, als Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ibtaru ilayhi al-wasila. Das heißt, wir sollen zu Allah subhanahu wa ta'ala einen Weg finden. Und wie macht man das? Zum Beispiel durch die Ibadat, durch die Gottesdienste, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzlich gemacht hat. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel nur das Fasten als einen Weg gemacht hätte, dann würde das für manche unmöglich sein, für manche schwieriger und für manche einfacher. Aber so, sagen die Gelehrten, hat der Mensch die Möglichkeit auszusuchen, wie er Allah subhanahu wa ta'ala am besten näher kommen kann. Manche Leute finden Energie beim Fasten. Es gibt manche Menschen, die können fast immer fasten, alle 2 Tage. Oder jeden Montag und jeden Donnerstag. Oder 3-mal im Monat. Und so weiter und so fort. Und andere Leute, ihnen fällt das Fasten sehr schwer. So fasten sie nur im Ramadan. Und dafür fällt ihnen das Gebeten der Nacht leicht. Also sollen sie auf diesem Weg weitermachen. Und ihre Gebeten der Nacht verrichten. Andere wiederum, ihnen fällt es leicht, den Koran zu lesen. Viel zu lesen. Und auswendig zu lernen. Dann sollen sie auf diesem Weg weitermachen. Anderen fällt es einfacher, die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam auswendig zu lernen. Dann sollen sie auf diesem Weg weitermachen. Und so weiter und so fort. Andere Leute zum Beispiel, besonders in Saudi-Arabien, ihnen fällt es einfach, die Hajj jedes Jahr zu vollziehen. Und dann sollen sie auf diesem Weg weitermachen. Sie sollen auf keinen Fall sagen, ich habe genug gemacht. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß, welche gewaltige Belohnung er für diejenigen bereitet, die Hajj vollziehen, obwohl wir wissen, dass natürlich der gesegnete und angenommene Hajj, für ihn gibt es keine Belohnung, außer dem Paradies selbst. Nur was es im Paradies gibt, das weiß Allah subhanahu wa ta'ala ganz genau, nur er selbst. Die Weisheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Hajj hinausgezögert hat, die Pflicht oder die gesetzlich machen oder die Verpflichtung des Hajj hinausgezögert hat, nach dem Gebet und nach dem Zakat und nach dem Fasten, ist, diejenige, dass das Gebet ist die Grundsäule der Religion überhaupt. Und weil das Gebet täglich verrichtet wird, fünfmal täglich, es wiederholt sich also an einem gleichen Tag fünfmal. Und das Zakat oder die Zakat wiederholt sich einmal im Jahr. Und auch das Fasten wiederholt sich einmal im Jahr. Aber die Hajj als fünfte Säule, weil sie sich eben nur, weil sie eben nur verpflichtend ist einmal im Leben und auch noch für denjenigen, der natürlich dazu imstande ist. Die Hajj wurde im Islam wie viele andere Gesetze nicht von Anfang an zur Pflicht gemacht. Am Anfang, die Muslime haben mussten keinen Hajj machen. Es gibt Muslime, die sind gestorben, haben keinen Hajj gemacht. Sondern die Hajj wurde erst im 9. Jahr nach der Hijra zur Pflicht gemacht. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Im 9. Jahr nach der Hijra, also wenn man sagt Hijra, hat man natürlich die Auswanderung des Propheten, also im 9. Jahr, dass er in Medina verbracht hat dann. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, selbst hat wie oft die Hajj selbst verrichtet? Einmal. Einmal. Und das ist, was man auf Arabisch nennt als Hajjatul Wada', das ist die Abschiedspilgerfahrt. Seine einzige Pilgerfahrt war gleichzeitig eine Abschiedspilgerfahrt. Und das war im 10. Jahr. Also im 9. Jahr wurde es Pflicht. Und im 10. Jahr hat er erst die Pilgerfahrt verrichtet, nicht im 9. Jahr. Und Umrah hat er auch verrichtet, der Prophet. Wie oft hat er eine Umrah vollzogen? Auch einmal. Nein, er hat viermal, ja? Viermal hat der Prophet ﷺ die Umrah vollzogen. Die Hajj an sich ist. Tadkur? Vielleicht zwei. Die Hajj an sich ist Pflicht. Unter Übereinkunft der Gelehrten, unter Übereinkunft der Ulama. Und es gibt keine Meinungsverschiedenheit unter ihnen. Und es ist eine Säule des Islam. Und das ist auch nur einmal Pflicht für den Muslim in seinem Leben. Auch unter Übereinkunft der Ulama. Keiner hat irgendwie gesagt, dass man es mehr als einmal machen muss. Und bei manchen Ulama ist es sogar Fardu Kifaya jedes Jahr. Das heißt, jedes Jahr müsste es irgendwelche Muslime geben, die Hajj vollziehen müssen. Und Alhamdulillah, in diesem Gesetz haben wir zurzeit keine Probleme. Alhamdulillah. Und wenn man die Pilgerfahrt ein zweites Mal verrichtet, dann ist es eine freiwillige Sache. Also alle nach dem ersten Mal sind freiwillige Pilgerfahrt. Also Hajj meine ich damit. Was ist mit der Umrah? Die Umrah, darunter gibt es zwei Ansichten unter den Ulama. Manche von ihm haben gesagt, dass die Umrah eine Sunna ist. Und sie haben sich gestützt auf bestimmte Belege. Erstmal auf den ersten Beleg, den wir vorhin vorgelesen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm zusteht gegenüber den Menschen, dass sie die Pilgerfahrt zum Haus vollziehen. Okay, wie wir vorhin gelesen haben. Und da ist die Umrah nicht erwähnt. Dass die Umrah nicht erwähnt. Und sie haben einen anderen Beleg gebracht, und zwar der Wüstenaraber, der zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen ist und ihm nach Belehrung gefragt hat, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm dann die fünf Säulen des Islam gesagt, welche für ihn Pflicht sind. Und nach jedem hat der Wüstenaraber gefragt, muss ich noch etwas mehr machen als das? Also hat vielleicht nach den Gebeten gefragt. Und dann hat der Prophet ihm gesagt, dass pro Tag und Nacht sind es fünf Gebete. Und dann hat er gesagt, muss ich noch mehr Gebete verrichten als diese fünf? Sagt der Prophet, nein, es sei denn, du machst es freiwillig. Und das sagte er bei jedem von diesen vier Pflichten, wenn es vier überhaupt sind, die im Hadith erwähnt sind. Aber Hajj war dabei. Und dann sagte er, am Ende, der Prophet sallam, aflaha in sadaq. Das heißt, wenn er die Wahrheit gesprochen hat, dass er wirklich diese Sachen verrichten wird, obwohl er nichts hinzufügen wird, irgendwas Freiwilliges, dann wird er erfolgreich sein. Und die Umrah ist nicht erwähnt. in den Hadith Umrah auch nicht erwähnt. Das war die Belege. Und vielleicht gibt es noch andere Belege unter den Ulama, also für, dafür, dass die Umrah Sunnah ist. Und eine weiter, ein weiterer Beleg noch, einer noch ist eine Qira'a Shadha, wa atimmu al-hajja wal umratu lillah. Das ist eine andere Lesart für diesen Vers und vollzieht die Hajj, Punkt. Und die Umrah ist für Allah, das heißt eine freiwillige Sache, die ihr tun könnt. Das ist ein weiterer Beleg. Der andere, die anderen Ulama, die gesagt haben, vielleicht noch, wer das gesagt hat, das ist das ist die Ansicht von Imam Malik und Abu Hanifa und al-Shafi'i und eine Ansicht oder eine Überlieferung über Imam Ahmad, rahmatullahi ala al-Jamia. Der Beleg dafür, dass es eine Pflicht ist, ist folgender. Oder sind folgende. Erstens, der Beleg, den Sie vorhin erwähnt haben, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Also das ist Allah subhanahu wa ta'ala zusteht gegenüber den Menschen, dass sie die Pilgerfahrt zu dem Haus verrichten. Haben die Ulama gesagt, die anderen, حِجُّ الْبَيْتِ oder حَجُّ الْبَيْتِ heißt nicht unbedingt die große Hajj, sondern Hajj bedeutet Pilgerfahrt. Und beinhaltet die große und die kleine. Und die große ist die Hajj und die kleine ist die Umrah. Insofern ist dieser Vers kein Beleg, um zu sagen, dass es Pflicht ist, dass nur die Hajj Pflicht ist, sondern auch die Umrah. Sondern man könnte auch den Vers so verstehen, dass die Hajj und die Umrah Pflicht sind, weil die Pilgerfahrt, beides sind Pilgerfahrten. Beides sind eine Art Hajj. Einen nennt man Al-Hajj al-Akbar und das andere nennt man Al-Hajj al-Asghar. Das ist eine Sache. Der zweite klare Beleg ist der Vers aus dem Koran, wa atimmu al-hajja wal umrata lillah, und vollzieht die Hajj und die Umrah für Allah. Fertig. Ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man beides vollziehen muss. Und dass jemand zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen ist und sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, ya Rasulullah, abi shaykhun kabir la yastati'u al-hajj wala al-umrah ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر. In diesem Hadith hat jemand zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass sein Vater ein alter Mann ist und eben die Pilgerfahrt und die Umrah nicht verrichten kann. Ja? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, حج عن أبيك واعتمر, das heißt, vollziehe die Pilgerfahrt für deinen Vater und auch die Umrah. Und das ist auch ein Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith ist sahih bei Ibn Majah und An-Nasa'i. Ein weiterer klarer Beleg ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist von den Frauen, hal ala nisa'i jihad min jihad. Das heißt, ist Jihad für die Frauen Pflicht? Und dann sagte er, na'am, jawohl, alayhinna jihadun la qitala fih. Für sie ist eine Art von Jihad Pflicht, in der es keinen Kampf gibt. In dem es keinen Kampf gibt. Al-Hajj wal-Umrah. Der Hajj und die Umrah. Und dieser Hadith ist bei Imam Ahmad und Ibn Majah mit einem authentischen Überlieferungsweg überliefert worden. Und das ist auch die richtigere Ansicht, dass eben die Umrah Pflicht ist. Und Alhamdulillah, das ist eine Art von den Meinungsverschiedenheiten unter den Fuqaha, die im Grunde genommen überhaupt keine Auswirkung haben. Denn jeder Mensch, der von Weitem reist nach Mekka, der wird sowieso entweder Tamattu' machen oder Qiran machen. Das sind zwei Arten von Hajj, und in denen die Umrah beinhaltet ist. Und dann hat er somit seine Pflicht erledigt. Er wird kaum die Reise auf sich nehmen und dann nur Ifrad machen mit der Begründung, dass es keine Pflicht ist. Sowieso, wenn es keine Pflicht ist, so ist es Sunnah. Und der Prophet hat die Umrah verrichtet, auch beim Hajj. Er hat Qiran gemacht. Insofern, wir werden sehen, was bedeutet er. Aber insofern, kein normaler Mensch lässt es einfach weg. Ja. Vielleicht auf Wa'an habe ich vorhin erwähnt, wo gefragt worden ist, O Gesandter Allahs, mein Vater ist ein alter Greis, er kann keine Hajj vollziehen, keine Umrah vollziehen, und er kann auch nicht die Reisenstrapazen auf sich nehmen. Auf Wa'an ist die Reise, As-Safar, die er nicht auf sich nehmen kann. Ja. Also ist die Hajj somit und die Umrah für den Muslim Pflicht, einmal in seinem Leben. Und auch wegen einem anderen Hadith, wegen in Bezug auf die Hajj, Al-Hajju Marra, فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوَّعُ, der Hadith ist bei Imam Ahmad, aber ich habe ihn gefunden bei Abu Dawud, und da ist er ähnlich, aber die gleiche Bedeutung des Hadith, und der ist dort authentisch, sahih. Und bei Sahih Muslim ist überliefert über Abu Huraira, radiallahu anhu, dass der Prophet eben, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ فُرْدَ عَلَيْكُمُ الْحَجْ فَحُجُّ, O ihr Menschen, die Hajj ist euch zur Pflicht gemacht worden, also vollzieht die Hajj. Und dann sagt da jemand, etwa jedes Jahr, und dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, wenn ich gesagt hätte ja, wenn ich ja sagen würde, dann würde es zur Pflicht. Und dann würdet ihr es nicht vollziehen können. Dann würdet ihr es nicht machen können. Wala mastata'tum. Und Und eine folgende Angelegenheit. Ist die Hajj Pflicht für den Muslim sofort, sobald er dazu die Mittel findet? Das heißt, wie wir gesagt haben, Proviant, genug Geld hat, um hinzugehen, zurückzugehen, ein Transportmittel und gesund ist. Ist es dann sofort Pflicht? Oder kann der Muslim sagen, ich zögere es hinaus, weil ich zum Beispiel jetzt was anderes machen möchte? Also gibt es auf jeden Fall zwei Ansichten unter den Ulama. Warum gibt es zwei Ansichten unter den Ulama? Wer genau aufgepasst hat jetzt, was ich vorhin gesagt habe, der weiß auf jeden Fall, warum manche Ulama gesagt haben, dass es keine Pflicht ist, sofort die Hajj zu verrichten. Also einer ist entschuldigt, aber die anderen, wie viel? MashaAllah. Also wir haben am Anfang gesagt, wann war die Hajj-Pflicht? Welchem Jahr? Im 9. Und der Prophet hat im 10. gemacht. Also normalerweise, wenn der Prophet etwas macht und hinauszögert, das heißt, es war keine Pflicht. Aber es kann ja nicht sein, dass der Prophet eine Sünde begeht und die Hajj nicht verrichtet, obwohl Allah es ihm gesagt hat, dass es verrichten muss. Jazakallah. Das ist die Antwort. Aber diese Antwort kommt später. Erstmal die Antwort, erstmal die Begründung dafür, dass Hajj sofort Pflicht ist, sobald man dazu imstande ist, ist die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dem Hadith bei Imam Ahmad, der Hadith ist Hassan, ta'ajjalu ila al-Hajj. Das heißt, beeilt euch darum, die Pilgerfahrt zu verrichten. Gemeint ist natürlich die Pflichtpilgerfahrt. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ. Denn ihr wisst nicht, was noch passieren wird, euch gegenüber, was euch noch widerfahren wird, was euch widerfahren wird. Und jetzt, weil der Hadith klar ist und eine Aufforderung ist, jetzt müssen wir irgendwie das versuchen zu begründen, warum der Prophet es nicht gemacht hat. Aber die Antwort darauf ist einfach, denn wir haben gesagt, wenn man dazu imstande ist, es zu verrichten. Ja, wenn man imstande ist. Und ganz einfach, wenn der Prophet etwas gesagt hat, was Pflicht ist, und er hat es selbst nicht gemacht, dann wissen wir, dass seine Aussage vorgeht. Das ist immer ein Grundsatz. Wenn die Aussage des Propheten sallam, hier ist, er sagt, es ist Pflicht, widerspricht dem, was er selbst getan hat, er hat es getan, als wäre es keine Pflicht, und dann geht seine Aussage vor. Warum? Weil wir wissen nicht genau manchmal, warum er es nicht so gemacht hat. Vielleicht gibt es Gründe. Und natürlich gibt es Gründe, denn der Prophet sallam zum Beispiel hat diejenigen Karawanen empfangen, die den Islam annehmen wollten oder vom Islam erfahren wollten, und er war damit beschäftigt. Zum Beispiel, das war ein Hindernis, weil das wichtiger ist, als dass er jetzt unbedingt in diesem Jahr die Pilgerfahrt macht. Es war wichtiger für ihn, dass er diejenigen, die den Islam akzeptieren wollten oder vom Islam hören wollten, dass er ihnen die Botschaft verkündet. Das ist eine Sache. Plus, Allah a'lam, vielleicht war er finanziell nicht imstande dazu, und vielleicht gibt es andere Gründe, die Allah subhanahu wa ta'ala weiß. Aber wir wissen, dass seine Aussage vorgeht, weil er es eben so gesagt hat. Aber alhamdulillah, so wissen wir, warum es überhaupt eine Meinungsverschiedenheit in diesem Thema gibt. Die Pflicht des Hajj, oder Hajj wird nur Pflicht mit bestimmten Voraussetzungen. Und zwar mit 5 Voraussetzungen. Nummer 1, die Person muss Muslim sein. Das heißt, ein Kafir in einem islamischen Staat wird nicht dazu gezwungen, die Hajj zu verrichten. und es wird auch nicht von ihm verlangt. Nächstes Al-Aql. Al-Aql, er muss geistig gesund sein. Er darf nicht geisteskrank sein oder geistig abwesend sein oder geistig behindert sein. Das dritte ist Al-Bulugh. Das heißt, er muss schon die Pubertät erreicht haben, das reife Alter. Volljährig. Nein, nicht volljährig, wir sagen einfach reife. Reife. Weil volljährig ist ja eine Zahl. Volljährig ist eine Zahl. Aber bei was bedeutet Reife? Reife sind Anzeichen beim Mann und bei der Frau. Beim Mann zum Beispiel ist es Anzeichen für Reife Schamhaarenwuchs. Das ist ein Hinweis. Aber sobald zum Beispiel ein Samenerguss da war, dann ist er reif. Ja. Weitere Hinweise sind Achselhaare, Barthaare. Das sind Hinweise. Bei der Frau ist es ein klarer Hinweis und dann muss sie sofort anfangen, ihre Pflichten zu erledigen, wenn sie ihre erste Menstruation hat. Und ansonsten genauso Schamhaare wuchs und andere Sachen. Al-Hurriya ist die vierte Voraussetzung, dass der Mensch frei ist und kein Sklave ist. Wenn er Sklave ist, dann darf er die Hajj nur verrichten mit der Erlaubnis seines Herrn, seines Besitzers. Wenn er frei ist, dann darf er es machen. Wenn sein Herr es ihm erlaubt, dann darf er die Pilgerfahrt verrichten und dann ist auch dann ist es auch kein Problem. Ja. Aber es ist selbst auch keine Pflicht, selbst wenn es ihm erlauben würde. Al-Istita'a, dass er dazu imstande ist. Und damit ist erstens gemeint, dass er körperlich dazu imstande ist. Körperlich dazu imstande ist und natürlich auch den Proviant findet für so eine Reise. Besonders damals, heute würde man eher sagen, dass er Geld hat, um sich das zu kaufen, was er braucht. Dann ein Transportmittel. Und das Transportmittel ist relativ und hängt ab von der Person. Es gibt manche Personen, ihnen würde ausreichen, wenn sie auf einem Pickup fahren. Also so ein Transport. Und andere Personen, bei denen würde es nicht ausreichen, wenn sie solche Herzprobleme haben. Sie brauchen unbedingt ein gekühltes Auto. Und so weiter und so fort. Also kommt es auf die Person an, was für ein Transportmittel gebraucht wird. Ja. Und das Transportmittel, sagt der Gelehrte, ist nur Voraussetzung bei denjenigen, die von Makka so weit entfernt sind, eine Entfernung entfernt sind, die als Reise gilt. Die als Reise gilt. Also wenn sie in Makka wohnen, dann von Makka nach Muzdalifa und Mina und Arafat, dann ist kein Transportmittel Voraussetzung. Das heißt, er muss die Hajj machen, auch wenn er kein Transportmittel findet. Er muss ihm zu Fuß gehen, wenn er natürlich dazu imstande ist. Ansonsten, wenn er weit außerhalb wohnt, eine Reiseentfernung wäre, dann müsste er, ist das Transportmittel eine Voraussetzung. Darin ist eine Erleichterung. Darin ist eine Erleichterung. Genauso heutzutage, Alhamdulillah, gibt es Transporte wie Auto, Flugzeug und was weiß ich. Dann muss man so viel Geld haben, dass man nach Makka hinkommt, um die Pilgerfahrt zu verrichten und auch danach noch genug Geld übrig hat, um wieder nach Hause zu kommen. Die Familie. Wieso? Die Familie hat mehr später. Nein, nur dass er wieder nach Hause kommt. Ach so. Nur wieder nach Hause kommen. Hin und wieder zurück. Hin und wieder zurück. Dann manche Ulema haben sogar gesagt, dass es nicht Voraussetzung ist, dass er wieder nach Hause kommen kann. Sondern dass er recht wieder hinkommt, wenn es schon Pflicht. Ja, ich habe gedacht, dass er muss noch Geld für Familie haben. Er hat dort verbaut, das und für Familie, er hat Kinder. Das ist eine andere Sache. Das heißt, er darf die Hajj sowieso noch machen, wenn er jeder Person sein Recht gegeben hat, was ihm zusteht. Er ist verpflichtet, seine Familie zu ernähren. Und das ist klar, das ist sowieso schon Voraussetzung. Also er kann nicht seine Familie hungern lassen und zu Hajj gehen. Das ist klar, dass es nicht geht. Sondern die Rechte, die gehen sowieso vor. Oder auch, was wir gleich noch sehen werden, in Bezug auf die Schulden. Dann, dass der Weg sicher ist. Besonders damals gab es solche sogenannte Qutta' al-Turuq. Das waren Leute, die Räuber, Banditen, die Karawanen überfallen haben, wenn sie gekommen sind. Und das ist in Bezug auf, im Islam natürlich eine der großen Sünden, eine der gewaltigen großen Sünden, für die es sogar Todesstrafe gibt. Und das haben sie gemacht, die haben gewartet, bis die Karawanen kommen und haben sie befallen und ihnen das geklaut, was sie ihnen klauen wollten. In Bezug auf die Schulden, viele Leute haben Schulden und fragen, darf ich trotzdem zu Hajj gehen oder nicht? Wir sagen, grundsätzlich gehen die Schulden der Hajj vor. Grundsätzlich gesehen gehen die Schulden der Hajj vor. Warum? Weil grundsätzlich im Fiqh ist es immer so, dass die erlaubten Rechte der Menschen gehen vor den Rechten Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala hat verlangt von dem Menschen Hajj zu vollziehen, aber erst wenn diese Person den anderen Menschen, denen sie Rechte geben muss, ihre Rechte gegeben hat. Also wie wir vorhin gesehen haben, also man kann nicht seine Familie hungern lassen und sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Anrecht auf mich und ich muss auf Pilgerfahrt gehen. Also das Recht der Familie geht vor. Genauso das Recht der Schuldner, wie sagt man, der Gläubiger, also das heißt diejenigen, die ihm das Geld geliehen haben, geht auch vor. Aber jetzt kommt es drauf an. Es gibt verschiedene Arten von Schulden. Es gibt eine Art von Schulden, wo eine Person Geld geliehen hat und der Geldgeber möchte sein Geld, sobald es geht, wieder zurückhaben. Ja? Und er sagt, sobald du diese 1000 Euro hast, die ich dir ausgegeben habe, will ich diese wieder zurückhaben. Sobald du imstande bist. Und er erlaubt ihm auch nicht irgendwie, wenn er Geld hätte, es anders zu investieren. Weil das ist sein Recht und das geht auch vor. Diese Person darf nicht zu Hajj gehen. Es sei denn, die Person erlaubt es ihr. Wenn ich als Geldgeber ihm erlaube, zu Hajj zu gehen, sage ich ihm, du darfst. Und wenn dir unterwegs was passiert, dann eben entfallen die Schulden oder gehen auf deine wie sagt man, auf deine Erben. Ja? Dann können wir es untereinander ausmachen. Aber wenn ich das nicht erlaube als Geldgeber, darf er nicht gehen. Die zweite Art von Schulden ist diejenige Art, dass wie es heutzutage sehr oft der Fall ist, dass jemand die Schulden in Raten abbezahlen muss. Und wenn jemand die Schulden in Raten abbezahlen muss, zum Beispiel also monatlich, und ich muss für den Monat Rajab zum Beispiel, Rajab ist der 5. Monat im Arabischen. MashaAllah, sehr gut. Also der 7. Monat im Arabischen. Wir sind jetzt in Schaban, der 8. Ne? Und wenn ich zum Beispiel meine Rate von Schaban bezahlt habe, dann darf ich gehen. Dann darf ich gehen. Bis eben, welcher Monat eintritt? Ramadan, natürlich. Genau. Warum? Weil sobald Ramadan eintritt, ist die nächste Pflicht. Ist die nächste Pflicht da und ich muss meine nächsten Schulden bezahlen. Also, oder wenn ich zum Beispiel beiseite lege 3 Monate, dann sind die Rechte für diese Person auch gegeben. Und dann ist die Sache auch, Alhamdulillah, kein Problem. Na. Der Gelehrte sagt trotzdem, der Gelehrte sagt, trotzdem ist es keine Pflicht. Selbst wenn man also die Erlaubnis bekommt, von seinem Geldgeber zur Pilgerfahrt zu gehen, ist es trotzdem noch keine Pflicht. Sondern man begleicht erstmal seine Schulden und geht dann. Aber wenn man zur Pilgerfahrt gehen möchte, darf man gehen und die Pflicht ist somit erledigt. Wenn ich zur Pilgerfahrt gehe, Alhamdulillah, ich brauche nur einmal im Leben meine Pilgerfahrt verrichten. Wie ist es mit, wir haben gesagt, dass man die Pubertät erreicht haben muss. Wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht die Pubertät erreicht hat und als Kleinkind zu Hajj geht. In diesem Bezug gibt es einen klaren Hadith beim Muslim. Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagt uns, dass eine Frau beim Propheten, zum Propheten gegangen ist und ihm ein Kind gezeigt hat, wahrscheinlich ihr eigenes Kind, und gefragt hat, Ali hadha Hajj, also wenn dieser, kann dieser überhaupt die Pilgerfahrt verrichten, vollziehen? Und dann sagt er ja, und du bekommst dafür sogar Belohnung. Und die Gelehrten haben gesagt, das ist auch so, aber das ist keine Pflicht Hajj für dieses kleine Kind. Warum? Weil das kleine Kind, wenn es noch nicht reif ist, weiß er noch gar nicht, was es genau macht. Und hat auch keine Absichten in ihren Handlungen. Sie kann gar nicht beabsichtigt haben, Hajj zu machen, weil es ein kleines Kind ist. Es wirft die Steine bei Jamarat und geht auch zu Arafat, geht auch zu Mina und Muzdalifa und so weiter, aber Es macht es nicht mit einer Absicht. Insofern, und die alle Gottesdienste sind mit Absicht. Innama al-amalu bin-niyat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Also alle Taten sind mit Absicht. Und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Und das kleine Kind hat noch gar keine Pilgerfatwa beabsichtigt. Also kann sie auch nicht, kann auch nicht die Pflicht damit vorbei sein. Ja. Ich glaube, das ist klar. Wenn jetzt der Wali, der Verantwortliche für das Kleinkind, meistens der Vater, für das Kleinkind, wie sagt man, die Pilgerfahrt beabsichtigt. Für das Kleinkind die Pilgerfahrt beabsichtigt. Okay, weil das Kleinkind kann ja noch nicht beabsichtigen. Okay, dann eben nicht richtig. Und dann ist die Pilgerfahrt für das Kleinkind richtig und gültig. Aber wie gesagt, aber keine Pflicht. Aber was ist mit denjenigen, der nicht gesund ist geistlich? Da gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob die Pilgerfahrt für diese Person gültig ist oder nicht. Vater gleichzeitig, wer es sein hat, macht auch noch Pilgerfahrt für Kinder. Absicht, muss das in einem anderen Termin machen. Ja, er spricht sozusagen die Absicht für ihn aus. Und nimmt das Kind mit. Ja, das ist alles. Ja. Das ist alles. Aber macht die Pilgerfahrt für sich selbst. Aber wenn er zum Beispiel zu den Jamarat geht, zu den Säulen geht, dann sagt er dem Kind, wirf die Steine und so weiter. Und nimmt das Kind mit zu Muzdalifa, weil er dort übernachten muss. Und auch nach Mina, weil er dort übernachten muss und so weiter und so fort. Jetzt gibt es vielleicht eine Angelegenheit, die heutzutage nicht sehr aktuell ist, aber man muss es erwähnen, weil es vielleicht eines Tages wieder aktuell wird, wie viele Sachen, und die Fuqaha erwähnen, wie man sehen kann, nicht nur immer Sachen, die einen jetzt genau angehen, sondern, subhanallah, manchmal erwähnen sie Sachen, die vielleicht irgendwann mal in Zukunft passieren könnten. Aber, oder vielleicht mal geschehen sind und heutzutage ausnahmsweise für diese Zeitalter nicht mehr gilt. Wie zum Beispiel die Gesetze über die Sklaven. Denn heutzutage werden sie, meines Wissens nach, gar nicht mehr oder kaum angewendet. Weil es keine oder wenig Sklaven gibt heutzutage. Höchstens Versklavung von ganzen Staaten. Aber nicht von einzelnen Personen. Insofern werden diese Regelungen heutzutage nicht mehr praktiziert. Wenn ein Sklave am Tage von Arafat befreit wird, und Arafat ist der 9. Tag von Dhul-Hijjah, oder kurz vorher, dann erstens muss er zum Miqat zurück. Das heißt, zu der Stelle zurück, wo man spätestens die Absicht zur Pilgerfahrt gefasst haben muss. Das werden wir aber später noch sehen. Und dann muss er kein Opfer leisten. Das ist die Ansicht von der Hanafiya. Und die zweite Ansicht ist, dass er ganz einfach die Pilgerfahrt weitermacht. Das ist einfach von dem Tipp, wenn er befreit worden ist. Weil sobald er befreit worden ist, befindet sich in Arafat, kann er ja die Pilgerfahrt verrichten. Na. Und die dritte Ansicht ist, dass er zum Miqat zurückkehren muss und von dort aus die Absicht fassen muss, weil die Absicht zu fassen, also den Ihram zu machen, von dem Miqat aus ist Pflicht. Ich darf nicht erst nach Makka gehen und dann die Absicht fassen, sondern es gibt eine bestimmte Zone, bis wohin ich die Pilgerfahrt beabsichtigt haben muss. Ja. Das werden wir aber noch sehen. Ja. Und der Gelehrte bevorzugt die zweite Ansicht, dass er einfach ganz normal weitermachen darf. Weder zum Miqat zurück muss, wie manche Gelehrten gesagt haben, noch wie die Hanafiya gesagt haben, dass er Opfer leisten muss. Warum? Er hat den Analogieschluss gemacht aus einer folgenden Geschichte. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Tawaf jemanden gesehen, der gesagt hat, labbaik Allahumma an shubrumah. Das heißt, oh Allah, sinngemäß, ich mache diese Pilgerfahrt für Shubrumah. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wer ist diese Person, Shubruma? Und dann sagte er eben zum Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ein Bruder von mir oder ein Verwandter von mir. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hast du etwa die Hajj für dich selbst schon verrichtet? Dann sagte er, nein. Dann sagte er, Hujja an nafsik, thumma Hujja an Shubruba. Vollziehe die Pilgerfahrt erst für dich selbst und dann für Shubruba. Und der Beleg aus der Geschichte ist, dass der Prophet nicht zu ihm gesagt hat, du musst die Absicht nochmal fassen vom Miqat. Sondern er durfte ganz normal weitermachen. Und wenn er schon beim Tawaf ist, vollzieht er schon einen Teil der Pilgerfahrt oder der Umrah, je nachdem. Na, das ist ein Beleg. Wallahu ta'ala a'lam. Und das Kleinkind, wenn es auch noch nicht Pubertät erreicht hat, aber schon selbst entscheiden kann und selbst schon weiß, was eine Absicht ist und was Hajj ist, dann vollzieht es die Absicht selbst und nicht der Wali, also der verantwortlich für dieses Kind. Und er macht dann das, was er tun kann als Kind, und was er nicht tun kann, das macht sein Wali für ihn. Manchmal zum Beispiel das Werfen der Steine, weil es vielleicht zu gefährlich wird für das Kind. Oder manchmal der Tawaf, wenn es zu eng wird für das Kind, weil er sonst übertreten werden würde, oder übertrampelt werden würde. Oder wenn er zum Beispiel nicht imstande ist, den ganzen Weg zu laufen beim Sa'i, der relativ weit ist, dann darf er getragen werden zum Beispiel. Oder auch dem Tawaf darf er zum Beispiel getragen werden, wenn er nicht laufen kann. Na. Und alles, was er tun kann, wie zum Beispiel das Stehen oder das Sein in Arafat, was ja der wichtigste Bestandteil der Hajj ist, oder zum Beispiel das Übernachten in Mina, oder das Übernachten in Muzdalifa, ja, das kann das Kind selbst machen, weil er muss ja nur dort sein, mehr nicht. Aber inshallah, alle diese Sachen kommen noch, inshallah, geordnet. Was ist Muzdalifa? Muzdalifa ist eine Ortschaft neben Mekka, in der man eine Nacht übernachten muss. Und da kommen wir inshallah noch dahin zu. Na, und genauso gut, das Kind muss dann auch all die Sachen vermeiden, was ein Erwachsener auch vermeiden muss. Ihr wisst ja, es gibt 9 Sachen, die man im Ihram-Zustand nicht tun darf, die wir noch erwähnen werden. Und es gilt für das Kind genauso, soweit es ihm natürlich möglich ist. Na, was ist zum Beispiel mit jemandem, der krank ist oder irgendeine Krankheit hat, und er nicht weiß, ob er die Pilgerfahrt durchhält oder nicht? Wie in allen Sachen fragt man in solchen Situationen einen muslimischen Arzt. Und weil er ein vertrauenswürdigen muslimischen Arzt, der, von dem man weiß, dass er gottesfürchtig ist und Angst hat zu sagen, dass man die Hajj nicht vollziehen soll. Ja? Das heißt, er sagt das nur, wenn er wirklich weiß, dass diese Krankheit könnte ihm schaden. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn zum Beispiel man mehr als einen Arzt gefragt hat und die sind sich nicht einig, dann nimmt man einfach die Mehrheit der Ärzte, weil normalerweise die Mehrheit von den Gelehrten Recht hat. Na, es gibt aber Krankheiten, die es einem nicht ermöglichen, die Pilgerfahrt zu machen. Und es so auch solche Krankheiten, die nicht heilbar sind. Und bei solchen Krankheiten lässt man jemand anderes die Pilgerfahrt für einen selbst vollziehen. Wenn man weiß, dass diese Krankheit, oder wenn die Ärzte einem gesagt haben, diese Krankheit ist unheilbar und du brauchst nicht warten, um gesund zu werden, dann darf man jemanden wählen, der für einen die Pilgerfahrt vollzieht. Allerdings muss diese Person, die für einen die Pilgerfahrt vollzieht, es von der Stelle aus machen, wo man selbst ist. Zum Beispiel, wenn ich in Jidda lebe, der Miqat von den Leuten von Jidda ist von Jidda. Das heißt, die Leute von Jidda müssen von Jidda aus die Absicht fassen für Hajj. Okay? Gut. Die Leute von Irak müssen von Dhatu Irq, das ist eine Ortschaft. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Auftrag bekomme, für jemanden aus dem Irak die Hajj zu vollrichten, dann darf ich nicht von Jidda aus einfach nach Mekka gehen, sondern ich gehe zu dem Ort aus, wo die andere Person ist. Denn ich mache es anstelle von dieser Person und nicht anstelle von mir selbst. Das heißt, er muss diesen Weg zurücklegen, den er normalerweise zurückgelegt hätte. Richtig, richtig. Und Ibn Abbas radiallahu anhu hat überliefert, dass eine Frau aus Khatham zu dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagte: O Gesandter Allahs, inna abi adrakatu faridatullah fil hajj shaykhan kabiran. Mein Vater hat die Pflicht des Hajj von Allah subhanahu wa ta'ala eingeholt, als alter Greis. Er kann allerdings nicht auf dem Reittier stehen bleiben, sitzen bleiben, also wieder runterfallen. Soll ich etwa für ihn die Pilgerfahrt verrichten? Dann sagte er zu dieser Frau: Hujji anhu, und dieser Hadith ist mutafaqun alayh. Hujji anhu, also vollziehe die Pilgerfahrt für ihn. Ja. Und die Voraussetzung ist, wie wir gesagt haben, dass die Person selbst die Pilgerfahrt vollzogen hat. Man darf die Pilgerfahrt nicht für jemand anderes vollziehen, wenn man sie nicht selbst vollzogen hat. Und dann sagt man nichts anderes als zum Beispiel Labbaik Allahumma an Fulan. Das heißt, oh Allah, also ich folge deinem Aufruf zum Hajj im Namen von der Person, für die man die Pilgerfahrt verrichtet. Na. Und derjenige, der für einen die Pilgerfahrt verrichtet, dem gibt man, für den ist es dann auch Pflicht, diesem Vertreter das Geld zu geben, zu Hajj zu gehen. Logischerweise. Ja. Und derjenige Vertreter, der die Hajj verrichtet für jemand anderes, soll auf keinen Fall das ausnutzen, als um Geld zu machen. Denn er soll diesen Gottesdienst für Allah subhanahu wa ta'ala vollziehen, für diese andere Person. So wird sie gewaltig dafür belohnt. Dass sie für jemand andere Person eine Pflicht, einen Bestandteil des Islam oder eine Säule des Islam verrichtet hat. Ja. Wie ist das mit der Bezahlung? Muss derjenige? Nein, er darf ihm nichts geben. Er soll ihm nur so viel geben, um die Hajj zu verrichten. Er gibt ihm zum Beispiel 5000 Rial, oder was weiß ich, 2000 Euro. Gibt ihm zum Beispiel 2000 Euro und er macht dadurch seine Pilgerfahrt normal, übertreibt nicht und lebt auch nicht unter der Armutsgrenze. Und wenn was übrig bleibt, gibt es dann dem Besitzer wieder das Geld zurück. Weil es geht nur darum, dass er die Pilgerfahrt für den anderen vollzieht und nicht, damit er eine Reise macht. Na, wenn der Kranke einen anderen... Darf ich was sagen? Ja. Aber heute wird mit der Matsch Geschäfte gemacht. Also viele Leute... Ja, darauf weist er genau hin. Darauf weist er hin, dass man nicht Geld nehmen darf, um für andere Hajj zu machen. Ja, das soll man nicht machen. Na, was ist, wenn ich zum Beispiel als kranke Person, möge Allah uns alle gesund machen, jemandem anderen einen Auftrag gebe, Hajj zu verrichten. Und während dem Hajj werde ich wieder gesund. Ja, dann ist die Hajj ungültig von dieser anderen Person und es wird Pflicht für mich selbst, die Hajj nochmal zu verrichten. Logischerweise. Wenn ich allerdings erst gesund werde, nachdem die Hajj zu Ende ist, dann habe ich Hajj gemacht, Alhamdulillah, und mein Hajj ist gültig. Und es gibt noch eine wichtige Angelegenheit, weil ja, also es ist eine sehr wichtige Angelegenheit eigentlich. Nur die meisten Menschen sind sich dieser Angelegenheit nicht bewusst. Es geht um den Murtad. Was ist, wenn jemand abtrünnig wird vom Islam, nachdem er die Pilgerfahrt schon verrichtet hat? Jemand ist Muslim, hat die Pilgerfahrt verrichtet und hat etwas getan, was ihm aus dem Kreis des Islam rausgeworfen hat. Muss er dann die Pilgerfahrt nochmal verrichten oder nicht? Wenn er nochmal Muslim wird, natürlich. Darunter gibt es zwei Ansichten unter den Ulama. Warum? Jede Ansicht unter den Ulama, alhamdulillah, oder fast jede Ansicht, hat einen Beleg. Ist nicht einfach so, einfach meine Meinung, deine Meinung, ich finde, du findest, sondern hört auf diesen Vers. Die einen Gelehrten haben sich an folgenden Vers gewendet. Vers 217 aus Surat al-Baqarah. Wer aber unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Werke in diesseits und im Jenseits hinfällig werden. Und in diesem Vers ist die Voraussetzung, diejenigen, wer sich von euch von seiner Religion abkehrt und als Ungläubiger stirbt. Das heißt, wenn ich mich abkehre Hajj gemacht habe und wieder zurückkehre und als Muslim sterbe, dann würden meine Werke nicht hinfällig werden. Das ist die eine Ansicht und dann Ulama. Achso, ja, jetzt habe ich nicht, das Rest habe ich nicht verstanden. Weil die Hand. Weil was? Weil wenn er. Also wenn er wieder Muslim wird, ist seine alte Hajj noch gültig. Ja, das ist die Ansicht, die sich auf diesen Vers gestürzt hat. Also nur wenn er so stirbt, dann. Nur wenn er als Ungläubiger auch stirbt. Wenn nicht, wenn er wieder Muslim wird, dann erhält er wieder seine ganzen guten Taten, die er gemacht hat, wieder zurück. Gebet, Fasten, Hajj, alles mögliche. Ja, aber das wäre auch meine Frage gewesen. Es gibt ja auch den Hadith zum Beispiel, wer absichtlich sein Asr-Gebet vernachlässigt oder nicht betet, dem sind all seine guten Taten von vorher ausgelöscht. Ja. Gehört das da dazu? Also kann man dann auch sagen, Hajj zum Beispiel ist dann auch verloren gegangen, weil ich absichtlich mein Gebet unterlassen habe. Ja, natürlich. Ja. Aber das ist ja die Meinungsverschiedenheit. Pass auf, das ist immer so ein bisschen nett. Und jetzt pass auf, jetzt die anderen Ulama stützen sich auf Surat al-A'raf, Vers Nummer 7, Surah Nummer 7, Vers 147. Wo es heißt, diejenigen, die unsere Zeichen und die Begegnung mit dem Jenseits für Lüge erklären, deren Werke werden hinfällig. Also sobald du irgendwas getan hast, wodurch du aus dem Islam raustrittst und Kafir wirst, sind deine Taten alle hinfällig. Das ist die andere Ansicht. Ja? Und der Gelehrte, Ash-Shinriti, bevorzugt auch diese Ansicht. Und sagt, deswegen muss man die Hajj wiederholen. Und das ist sowieso die Ansicht, das ist die Meinung, und eine andere Meinung sollte es eigentlich gar nicht geben. Das heißt, wenn jemand abtrünnig geworden ist, und er wird wieder Muslim, das erste, was man dieser Person empfiehlt, dass sie gute Taten verrichten soll. Egal, ob es Pflicht ist, die Hajj nochmal verrichten oder nicht. Er soll die Hajj nochmal machen, wenn er kann. Denn er hat eine gewaltige Sünde begangen, ja, die er bereuen wird sowieso. Deswegen sollte man auf keinen Fall davon absehen, diese Pilgerfahrt nicht auch einmal zu verrichten. Und jeder Mensch, der die Möglichkeit bekommt, eine gute Tat zu verrichten, besonders die Pilgerfahrt, der soll es ausnutzen. Warum soll er sagen, ich habe es schon getan, ich mache es nicht nochmal? Jeder, der Alhamdulillah schon bei Hajj gewesen ist, der weiß, wie gewaltig Hajj ist und wie schön Hajj ist. Und es reicht allein schon, nur die Kaaba anzuschauen. Und wer möchte diese Sache vermissen und sagen, ich habe Hajj schon getan? Machen? Das sagt nur jemand, dessen Glauben nicht vollständig ist. Na, was ist? Gott fremd, was ist, wenn wie der Glaube ungläubig wird? Jazakallah. Das nennt man auf Arabisch Nawaqid al-Islam, also das heißt diejenigen Sachen, die den Islam annullieren, vernichten, also das, was einen rauswirft aus Islam. Da gibt es einige Sachen. Die wichtigste Sache davon ist Kufr, der klare Kufr. Wenn ich irgendetwas erleugne, was Allah gesagt hat, im Koran. Wenn ich leugne, was Allah gesagt hat im Koran. Wenn ich leugne zum Beispiel, dass das Gebet Pflicht ist. Wenn ich irgendeine Sache leugne, die eine Übereinkunft mit den Gelehrten ist. Alle Gelehrten sind sich einig, der Hijab der Frau ist eine Pflicht. Wer es leugnet, ist Kafir. Alle Gelehrten sind sich einig, das Gebet ist eine Pflicht. Wer es leugnet, ist Kafir. Alle Zakah, Hajj, wer leugnet, dass die Umrah gibt, und solche Sachen. Bei manchen Sünden gibt es Meinungsverschiedenheit. Aber zum Beispiel Sihr, Zauberei, ist Kufr. Zum Beispiel einen Gottesdienst verrichten für jemand anderes außer Allah, Schirk, ist Kufr, ist Abtrünnigkeit. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, es gibt einen anderen Schöpfer aus Allah, wenn ich Allah zum Teilhaber mache, irgendeine Form von Schirk, bin ich aus dem Islam ausgetreten. Ja? Und es gibt noch viele verschiedene Sachen, aber das inshallah, können wir mal eine Aqidah machen. Ich wollte das nicht unterbrechen, weil das Neues ist, dass du unterbrechen. طيب, dann machen wir erstmal Stopp. Ja, mach. Jazakallah khairan. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.